Hier ist der Hörspiel Artmix auf Bayern 2. Sie hörten Das Verhör des Lucullus, ein Hörspiel von Bertolt Brecht, eines der ersten des Bayerischen Rundfunks. Die Ursendung war am 18. März 1949 mit Karl Hanft, Ursula Kube, Helga Marold, Paul Dahlke und vielen anderen. Komposition Bernhard Eichhorn, Bearbeitung und Regie Harald Braun.